Hallo und herzlich willkommen auf den ARD-Hörspieltagen im Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Hier im ZKM beginnt jetzt live auf der Bühne des Medientheaters eine Hörspielaufführung nach dem gleichnamigen Roman von Karl May, Winnetou 1. Wissen Sie, verehrtes Publikum, was ein Greenhorn ist? Ein Greenhorn hält beispielsweise die Stapfen eines Truthahns für eine Bärenfährte und die Fußabdrücke eines Indianers für die Spuren einer Militärvorhut. Außerdem steckt ein Greenhorn sein Jagdmesser so in den Gürtel, dass er sich damit beim Bücken die Klinge in den Schenkel sticht. Ein Greenhorn schleppt auch Schwamm und Seife mit sich rum, um sich alle Nase lang damit zu waschen. Und ein Greenhorn läuft zum Friedensrichter, wenn er von jemandem eine Ohrfeige bekommen hat, anstatt den Kerl einfach niederzuschießen. Ein Greenhorn studiert auch sorgfältig die Ausdrücke der Indianersprache. Aber wenn er dem ersten Indianer begegnet, dann ist er sprachlos. Und schließlich zündet ein Greenhorn mitten in der Prärie ein riesiges Lagerfeuer an, um sich dann zu wundern, wenn er daraufhin von den Roten an selbigen geröstet wird. Ein Greenhorn ist immer ein Greenhorn. Ihr seid also das junge Greenhorn, von dem mir schon so viel berichtet wurde. Aber man denke ja nicht, dass ich auch nur im Entferntesten geglaubt hätte, dass diese Bezeichnung auf mich zutreffend gewesen wäre. Natürlich nicht. Denn das gerade ist ja die hervorragendste Eigenschaft eines echten Greenhorns, eher alle anderen als sich selbst für ein solches zu halten. Seid hier, um das Land am Red River für die neue Eisenbahnlinie zu vermessen, wenn ich mich nicht irre. So ist es. Wird höchste Zeit, dass endlich ein tüchtiger Mensch dieser Bande von Taugenichtsen hier zeigt, wo es lang geht. Und ihr seid Sam Hawkins, der berühmte Westmann. Ich bin zu eurer Sicherheit hier. Ist eine knifflige Angelegenheit mit den Indianern hier, wenn ich mich nicht irre. Glaubt ihr, Sie sind in der Nähe? Werdet sie schon früh genug kennenlernen. Das hoffe ich. Aha, ihr habt also keine Angst? Warum Angst? Ich denke mir, sie werden sein wie alle anderen Menschen auch, nämlich die Feinde ihrer Feinde und die Freunde ihrer Freunde. Und da ich nicht die Absicht habe, sie feindlich zu behandeln, nehme ich an, dass ich auch nichts von Ihnen zu befürchten habe. Eine hübsche Idee, aber malt euch nur schön aus, wie ihr mit den Roten umgehen wollt. Es kommt ja sowieso ganz anders. Und ich kann euch dabei nur wünschen, dass euch diese Erfahrung nicht euren klugen Greenhorn-Kopf kostet. Wäre nicht Sam Hawkins gewesen, hätte ich mein Leben damals nur schwer ertragen können. Die Kompanie, der ich angehörte, bestand außer ihm, dem Scout, aus 3 Vermessern und 12 Westmännern, die uns vor den Indianern schützen und in unserer Arbeit unterstützen sollte. Von Arbeit war allerdings bei dem Haufen wenig zu spüren. Es machte alles den Anschein, dass sich hier die 15 größten Faulenzer der Vereinigten Staaten zusammengefunden hatten. Außerdem waren alle dem Alkohol sehr zugetan. So machte ich also die Arbeit weitgehend alleine. Anerkennung erntete ich nicht dafür, im Gegenteil. Ich zog mir nur den Spott der Bande zu. Vor allem ein Kerl namens Rattler ließ keine Gelegenheit aus, mich zu beleidigen. Dieses Greenhorn weiß kein Dreieck von einem Viereck zu unterscheiden, bildet sich trotzdem ein Vermesser zu sein. Es ist seine Schuld, dass wir hier nicht vorankommen und seit Monaten auf der Stelle treten. Mr. Rattler, ich nehme an, dass ihr betrunken seid. Und deshalb will ich so tun, als hättet ihr nichts gesagt. Ich? Betrunken? Jawohl, betrunken. Wollt ihr mich beleidigen? Denn wenn ich wüsste, ihr wäret nüchtern und hättet eure Beschimpfung mit Überlegung ausgesprochen, wäre ich gezwungen, euch auf der Stelle niederzuschlagen. Ihr wollt mir drohen? Das werdet ihr bereuen. Er konnte nicht weiterreden, denn ich schlug ihm die Faust an die Schläfe, dass er steif wie ein Sack niederfiel und betäubt liegen blieb. Als sich einige seiner Kameraden daraufhin auf mich stürzen wollten, verfuhr ich mit ihnen in gleicher Weise. Denkt meinetwegen von den Greenhorns im Allgemeinen, was ihr wollt. Von den deutschen Greenhorns aber werde ich euch beweisen, dass ein einziges es recht gut mit einer solchen Bande von Westmännern aufnehmen kann, wie ihr es seid. Und wer es im Übrigen wagen sollte, diesem jungen deutschen Greenhorn nur ein Haar zu krümmen, dem schieße ich ohnehin sofort ein Loch in den Leib. Ist mein voller Ernst. Könnt es euch merken, wenn ich mich nicht irre. Das machte Eindruck auf die anderen. Sie wandten sich von uns ab und murmelten unterdrückte Flüche in ihre Bärte. Während sie sich um die am Boden Liegenden kümmerten. Alle Achtung, Sir! In eure Hände möchte ich nicht geraten. Habt ja fast so etwas wie eine Shatterhand, wie ihr diese Leute da niedergeschmettert habt. Ja, wenn Sam Hawkins seine Augen auf ein Greenhorn wirft, kommt auch was dabei heraus. Shatterhände! Und Shatterhände! Ein Greenhorn und schon einen Kriegsnamen und dann gleich einen solchen, wenn ich mich nicht irre. Ich war nun mal für ihn das Greenhorn und er der erfahrene Westmann. Also gab er mir, so oft sich Zeit und Gelegenheit bot, praktischen und theoretischen Unterricht in allem, was man im Wilden Westen können und wissen musste. Unter anderem lehrte er mich das Lasso werfen und erlaubte mir, mich dabei an seiner eigenen Person und an seinem Pferd zu üben. Es dauerte nicht lange, bis das Seil unfehlbar bei jedem Wurf sein Ziel traf. Recht ordentlich fürs Erste. Aber bildet euch bloß nichts ein auf dieses Lob. Bin der Lehrer schon von so manchem jungen Westmann gewesen und sie haben alle viel schneller gelernt und leichter begriffen als ihr. Aber wenn ihr weiter so tüchtig seid, ist es möglich, dass man euch in 6 oder 7 Jahren nicht mehr für ein Greenhorn nennen braucht. Diese Übungen fanden stets in solcher Entfernung vom Lager statt, dass man uns dabei nicht beobachten konnte. Als ich Sam Hawkins einmal nach dem Grund fragte, grinste er. Geschieht euch recht, liebe Sir. Ihr habt so wenig Geschick in diesen Dingen, dass ich mich für euch in die Seele hineinschämen müsste, wenn die anderen euch dabei zusehen. Eines Tages forderte er mich auf, mit ihm auszureiten und tat sehr geheimnisvoll dabei. Der Ritt ging mitten auf die Prärie hinaus, wo Hawkins schließlich anhielt und mit einem forschenden Blick die Ebene überflog. Steigt ab, Sir, und bindet euer Pferd fest. Wir werden hier warten. Warum fest anbinden? Nun, habe schon öfter gesehen, dass die Pferde bei solchen Gelegenheiten durchgegangen sind. Bei solchen Gelegenheiten? Habt natürlich keinen Schimmer, worum es geht, nicht wahr? Hier wird nicht gehimmt. Also, ratet mal. Mustangs vielleicht? Wie kommt er da drauf? Hab gelesen, dass die zahmen Pferde, wenn sie nicht angebunden sind, mit den Wilden durchgehen. So, das habt ihr gelesen. Bei dem, was ihr alles gelesen habt, ist es kaum möglich, euch einmal zu überraschen. Ach, wolltet ihr mich denn überraschen? Allerdings. Mit einer Mustangjagd? Wo ihr jetzt so gelehrig das Lasso zu werfen versteht, wollte ich euch gleich mal den praktischen Nutzen zeigen. Und dann erklärte er mir lang und breit, wie man auf dem Pferd zu sitzen habe, um nicht umgerissen und von dem Mustang weggeschleift zu werden. Für heute aber begnügt ihr euch damit, mir bloß zuzuschauen. Bleibt hier und drückt euch mit eurem Pferd ins Gebüsch. Sie werden gerade hier vorbeirauschen. Und lasst euch ja nicht einfallen, diese Stelle zu verlassen, bevor ich komme und es euch sage. Habt ihr das verstanden? Ja, natürlich. Ich werde mich ganz an eure Anweisungen halten, denn ich verstehe ja nichts von der Mustangjagd, während ihr darin wohl ein Meister seid. Stimmt, ich habe schon so manchen wilden Mustang unter mir bezwungen und kann wohl behaupten, dass ihr mit dem Meister nicht daneben liegt. In diesem Moment hörten wir auch schon von ferne das Trommelfeuer der Hufe, das schnell näher kam. Während ich mich nicht von der Stelle rührte, stieg Sam Hawkins auf sein Pferd und ritt der herannahenden Herde entgegen. Es gelang ihm auch tatsächlich, ein Pferd aus der Meute herauszulösen und es zu verfolgen. Als er ihm nahe genug gekommen war, warf er das Lasso. Es traf. Jetzt musste er anhalten und, wie er mir vorher ausführlich erklärt hatte, sein Pferd nach rückwärts werfen, um den Ruck auszuhalten, der von dem sich sträubenden Mustang ausging. Er tat das auch, nur einen Augenblick zu spät, sodass er einen glänzenden Purzelbaum schlagend durch die Luft flog und neben mir auf dem Boden aufschlug. Der Mustang hingegen hatte sich schnell wieder aufgerafft und galoppierte mit Sam Hawkins Pferd im Schlepptau über die Prairie davon. Verdammt, reißt mir mein Gaul mitsamt dem Mustang aus, ohne auch nur Lebewohl zu sagen, wenn ich mich nicht irre. Habt ihr euch verletzt? Keine Spur. Gebt mir rasch euer Pferd. Ich muss den beiden Ausreißern nach. Denke nicht dran. Ihr könntet wieder einen Purzelbaum schlagen und dann sind am Ende beide Pferde zum Teufel. Wie bitte? Und damit war ich auch schon auf meinem Pferd und preschte den Ausreißern hinterher. Es dauerte nicht lange, dann hatte ich die beiden Tiere eingeholt. Ich warf das Lasso um den Hals des Mustangs. Durch scheinbares Nachgeben brachte ich ihn so weit, dass er in einem Bogen dahin zurückkehrte, wo Sam Hawkins stand. Dort zog ich die Schlinge so stark an, dass dem Pferd die Luft abgeschnürt wurde und es zu Boden stürzte. Im nächsten Moment hatte sich Sam Hawkins auf seinen Rücken geschwungen. Jetzt lass los! Das Biest kann sich noch so wehren. Es wird mich doch nicht runterbekommen. Wartet hier auf mich. Ich bringe es gezähmt zurück, wenn ich mich nicht irre. Aber da hatte er sich geirrt. Denn statt mit ihm durchzugehen, warf sich das Pferd auf den Boden und wälzte sich. Sam Hawkins hatte keine andere Wahl, als abzuspringen. Sonst wären ihm alle Rippen gebrochen worden. Als der Mustang sich wieder aufrichten wollte, war ich es, der sich schnell auf den Rücken des Tieres setzte. Es war ein böser Kampf, Kraft gegen Kraft. Aber irgendwann begann die Bewegung des Tieres schwächer zu werden, bis es schließlich ganz still stand. Alle Gegenwehr war erloschen. Verdammt! Was seid ihr für ein Kerl? Ihr habt ja mehr Kraft als eine ganze Mustangherde zusammen. Das kommt nur daher, weil ich ein Greenhorn bin, das nicht abgeworfen werden wollte. Während ein gewisser anderer, der ein Meister in der Mustangjagd ist, heute den Mustang mitsamt seines eigenen Pferdes zum Spazierengehen schickte. Auch dem tüchtigsten Jäger kann so etwas einmal zustoßen. Aber sicher. Wie geht's denn den Rippen? Und den anderen Knöchelchen? Weiß nicht, werde sie nachher zusammensuchen und zählen, ob sie noch vollständig sind. Jetzt klappern sie mir überall im Leib herum. Aber... Um einen Gefallen muss ich euch noch bitten. Der wäre? Sprecht nicht über das, was hier geschehen ist. Möchte nicht, dass die Bande drüben erfährt, wie Sam Hawkins zu seinem Gaul gekommen ist. Das ist doch selbstverständlich. Ihr seid mein Lehrer und mein Freund. Euer Freund? Bin ich das wirklich? Das seid ihr. Vor Freude würde ich den Mustang vor euren Augen gleich mit Haut und Haar auffressen. Oh, das lasst lieber bleiben. Lieber wäre es mir, wir bekämen stattdessen einen Büffel zu essen. Oder vielleicht gleich einen Bären. Ihr wollt mit mir auf Büffeljagd gehen? Oder vielleicht sogar auf Bärenjagd? Warum nicht? Oh, oh, oh. Wenn ich schon mal im Wilden Westen bin, dann will ich auch alles kennenlernen. Schon tritt euer großer Leichtsinn wieder zutage. Habt wohl in irgendwelchen Büchern davon gelesen. Das stimmt. Mir scheint, die Bücher sind an eurem Leichtsinn schuld. Seid doch sonst ein ganz verständiger Kerl, wenn ich mich nicht irre. Für einen kühnen Westmann muss es doch eine Herausforderung sein, so ein gefährliches Raubtier unschädlich zu machen und sich nebenbei noch seine Schinken und Tatzen schmecken zu lassen. Da sieht man wieder, was für ein Greenhorn ihr seid. Es wird mir Himmelangst um euch. Dank lieber Gott, wenn ihr diese Schinken und Tatzen niemals kennenlernt. Wir konnten beide nicht ahnen, dass dieses Thema sehr bald, früher als uns beiden lieb war, wieder zur Sprache kommen würde. Denn am nächsten Tag, als ich gerade mit dem Vermessen anfangen wollte, hörte ich auf einmal vielstimmiges Angstgeschrei aus der Nähe. Schüsse knallten. Hilfe! Hilfe! Auf die Bäume, sonst sind wir verloren! Um Gottes Willen, zu Hilfe! Was ist los? Ein Bär! Ein Bär! Ein gewaltiger Bär! Ein Grizzly! Er hat einen unserer Männer erwischt! Da drüben im Gebüsch! Mich hat der Bär erwischt! Hier im Gebüsch! Der Mann war ganz offensichtlich in Lebensgefahr. Aber wie hätte ich ihm helfen können? Ich hatte mein Gewehr beim Zelt gelassen, weil es mich beim Arbeiten behinderte. Außerdem waren ja eigentlich die Westmänner zu unserem Schutze hier. Ich hatte also nur ein Messer und einen Revolver im Gürtel. Was waren das für Waffen gegen einen Grizzlybär? Dennoch sprang ich so schnell ich konnte zu der Unglücksstelle. Dort bot sich mir ein fürchterlicher Anblick. Der Grizzlybär hatte einen der Männer gepackt und machte sich über diesen her. Links und rechts in den Bäumen saßen die anderen Westmänner, die dem grausigen Treiben von dort aus tatenlos zusahen. Ohne zu überlegen, sprang ich von hinten auf die Bestie zu und versetzte ihr einen kräftigen Messerhieb in den Nacken. Lächerlich. Aber der Angriff hatte immerhin den Erfolg, den Grizzly von seinem Opfer abzulenken. Er drehte den Kopf zu mir um, als wäre er verwundert über einen derart albernen Angriff. Dieser winzige Moment rettete mir das Leben. Denn ich tat das Einzige, was hier sinnvoll war. Ich sprang auf den Grizzly zu und schoss ihm 3-4 Mal in die Augen. Der auf diese Art Geblendete gab ein grässliches, dröhnendes Geheul von sich und begann, sich auf allen Vieren im Kreise zu drehen. Er gebärdete sich wie wahnsinnig, riss die Erde auf und machte Sprünge nach allen Seiten, um mich zu finden. Aber der Bär war so rasend vor Wut, dass er seiner Witterung nicht mehr richtig folgen konnte. Schließlich setzte er sich nieder, hob die Vordertatzen und fuhr sich damit schnaubend über seine Augen. Diesen Moment nutzte ich, um nochmals hervorzuspringen. Ich holte aus und stieß ihm das Messer 2-mal zwischen die Rippen. Gerade dorthin, wo das Herz des Ungeheuers saß. Er lief taumelnd und fauchend noch einige Schritte vorwärts, fiel dann vorne über, wollte sich nochmal aufrichten, sank dann aber endgültig zu Boden, wo er lang hingestreckt liegen blieb. Die Bestie ist tot. Was für eine schreckliche Gefahr für uns. Wüsste nicht, worin die schreckliche Gefahr für euch liegen sollte. Was? Ja, ihr habt doch dort oben auf euren Bäumen ganz gut für eure Sicherheit gesorgt. Jetzt könnt ihr ja runterkommen und euch wenigstens um den Verletzten kümmern. Nein. Jetzt untersucht erst mal den Grizzly, ob der wirklich tot ist. Er ist tot. Ja, ihr habt doch keine Ahnung, was für ein zähes Luder so ein Viech ist. Also, untersucht ihn erst. Tatsächlich waren Rattler und die anderen berühmten Westmänner nicht eher dazu zu bewegen, von den Bäumen herabzusteigen, bis ich den Bären einige Male gerüttelt und ihnen dadurch bewiesen hatte, dass er wirklich tot war. So. Vorhin hat der Bär uns fressen wollen. Und jetzt werden wir ihn dafür fressen, los Männer. Lasch das Fell runter, dass wir zu den Schinken und den Tatzen kommen. Das werdet ihr schön bleiben lassen. Ihr wollt mich hindern, mir einen Braten herunterzuschneiden. Das will ich allerdings. Mit welchem Recht? Mit dem Recht desjenigen, der ihn erlegt hat. Ha! Ihr wollt doch nicht behaupten, dass ihr den Grizzly mit euren Messerstichen getötet hättet. Unsere Gewehrkugeln waren das. Die hatten ihn schon getroffen, bevor ihr überhaupt hier aufgetaucht seid. Und bevor ihr auf die Bäume geklettert seid, nicht wahr? Ach. Als Rattler trotz meiner Warnung sein Messer in den Pelz des Bären stieß, fasste ich ihn so, wie er vor dem Tier kniete, bei den Hüften und warf ihn an den nächsten Baum, dass es krachte. Noch während er durch die Luft flog, riss ich meinen Revolver heraus, um etwaigen Angriffen der anderen zuvorzukommen. Aber dazu kam es glücklicherweise nicht. Denn in diesem bedenklichen Moment erhob sich eine Stimme. Was geht hier vor? Was für einen Grund könnte es geben, dass zwei Weiße sich die Hälse brechen? Und was für einen Grund könnte es für einen wie euch geben, sich da einzumischen? Seid gekleidet wie ein Roter. Tragt auch die Haare so wie sie. Aber man müsste blind sein, um nicht zu sehen, dass ihr ein Weißer seid. Doch ihr irrt euch. Ihr müsst mich nicht nach meiner Haut, sondern nach meinem Herzen beurteilen. Mein Name ist Petra. Kleki Petra. Vom Stamme der Apachen. Oh, Kleki Petra. Der berühmte Schulmeister der Apachen. Ich grüße euch, Sir. Habt Kraft in den Knochen, junger Mann. Das Kunststück, einen so schweren Mann durch die Luft fliegen zu lassen, macht euch so schnell keiner nach. Es war eine Wonne zuzuschauen. Nur schade, dass wir offensichtlich zu spät gekommen sind. Zu spät? Das ist die Bestie, die wir haben wollten. Wir fanden gestern ihre Fährte und sind ihr nach, durch dick und dünn. Und da wir nun an Ort und Stelle angekommen sind, müssen wir feststellen, dass die Arbeit schon getan ist. Ihr redet in der Mehrzahl, Sir. Seid ihr nicht allein? Nein. Es sind zwei Gentlemen bei mir. Er rief ein Indianerwort, das ich nicht verstand, in den Wald hinein. Worauf zwei außerordentliche Gestalten langsam und würdevoll auf uns zukamen. Es waren Indianer, Vater und Sohn, wie man auf den ersten Blick erkennen konnte. Das sind meine Freunde und Begleiter. Hier ist Inshu-Chuna. Der große Häuptling der Apachen. Und neben ihm steht Winnetou, sein Sohn, der trotz seiner Jugend schon mehr kühne Taten begangen hat als 5 tapfere Krieger auf einmal. Sein Name wird schon gerühmt, weit über die Savannen und Felsengebirge hinweg. Inzwischen war Bancroft, der Oberingenieur, der sich bis jetzt aus Angst vor dem Bären versteckt gehalten hatte, hinzugekommen. Ich stellte ihm die Indianer vor. In dem Moment tauchte auch Sam Hawkins auf, der sich auf einem Ausritt befunden hatte und, von den Gewehrschüssen angelockt, nun zum Lager zurückgekehrt war. Ich nahm ihn beiseite, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Inshu-Chuna und Winnetou, hohe Gäste, wenn ich mich nicht irre. Wer ist der Dritte? Kleki Petra. Kleki Petra, hab schon von ihm gehört. Ein Weißer, der schon seit langem bei den Apachen lebt. Ein geheimnisvoller Mensch. Ist sonst noch irgendwas vorgefallen? Ach ja, doch. Das, wovor ihr mich gestern gewarnt habt. Weiß nicht, was ihr meint. Hab schon vor einigem gewarnt. Grizzlybär. Grizzlybär! Ja, und was für einer? Ihr macht doch nur Spaß! Wenn ihr meint, dort drüben könnt ihr ihn besichtigen. Verdammt! verdammt! Nicht möglich! Ausgerechnet, wenn mein Mann nicht da ist. Und ihr habt ihr euch wenigstens ferngehalten. Ja, ja, ich habe mich ferngehalten. So ferngehalten, dass das Tier mir nichts tun, ich ihm aber zweimal das Messer ins Herz stechen konnte. Was? Ihr habt ihn mit dem Messer angegriffen? Ja, hatte das Gewehr gerade nicht zur Hand. Ihr seid wirklich ein unglaublich leichtsinniger Kerl. Hat noch nie einen Grizzly gesehen und geht drauf los, als handle es sich um einen alten Pudelhund. Wie ist das denn zugegangen? Ja, so, dass Rattler behauptet, er hätte ihn erledigt, nicht ich. Werden wir gleich nachprüfen, wer hier wen erlegt hat. Er ging davon, um sich das Tier anzusehen. Die Indianer und Klekih Petra hatten sich inzwischen in der Nähe im Gras niedergelassen. Der Oberingenieur saß ihnen gegenüber. Doch hatten sie ihre Unterhaltung noch nicht richtig begonnen. Sie wollten erst die Rückkehr Sams abwarten, um sein Urteil anzuhören. Tatsächlich war Sam schon kurze Zeit später wieder zurück. Wer will den Bären erlegt haben? Ich. Ihr, womit? Mit meiner Kugel. Ja, den Bären hat eine Kugel getroffen. Ah, hört ihr das, Leute? Sam Hawkins hat sich für mich erklärt. Eure Kugel hat so gut getroffen, dass sie tatsächlich ein Spitzchen von seinem Ohr erwischt hat. Und an so einem Ohrenspitzchen stirbt so ein Grizzlybärchen natürlich auf der Stelle. Ansonsten ist keine Kugel vorhanden. Keine Gewehrkugel, wohlgemerkt. In beiden Augen sitzen aber Revolverschüsse, die das Tier geblendet haben. Auch daran ist es freilich nicht gestorben. Gestorben ist es an zwei tüchtigen Messerstichen, die ihm regelrecht ins Herz gesteckt wurden. Das junge Bleichgesicht hat großen Mut bewiesen. Mein Sohn hat richtig gesprochen. Wer den großen Grizzly auf diese Weise erlegt, ist ein Held. Was sagt ihr nun, Mr. Rattler? Erholt euch doch alle, der Teufel! Rattler ließ noch einige grimmige Flüche hören. Das ist nicht zu fassen, dass ich glaube, und dann ging er zum Wagen, auf dem das Brandyfass lag. Ich sah, dass er sich Branntwein in den Becher laufen ließ und wusste, dass er nun so lange trinken würde, bis er nicht mehr konnte. Inchuchuna trat zu Bancroft, dem Oberingenieur. Du bist also das Bleichgesicht, das hier den Oberbefehl hat. So ist es. Ich sehe Messpfähle in der Erde. Was wird hier getrieben? Vermessen die Bleichgesichter etwa unser Land? Ja. So habt ihr dieses Land gekauft? Ich glaube nicht. Ganz sicher nicht. Denn es gehört uns, den Mescalero-Apachen. Ein weißer Bruder mag uns einige Fragen beantworten. Hat er ein Haus dort, wo er wohnt? Ja. Und ein Stück Land dabei? Ja. Wenn nun ein Nachbar einen Weg durch den Besitz meines weißen Bruders legen wollte, würde mein weißer Bruder das dulden? Nein. Mein Bruder hat die Wahrheit gesprochen. Nun mag er auch weiter ehrlich und gerecht urteilen. Die Bleichgesichter kommen in dieses Land, das uns gehört. Sie fangen unsere Mustangs. Sie töten unsere Büffel. Sie wühlen die Erde um nach Gold, das uns gehört. Jetzt wollen sie sogar eine Bahn quer durch unser Land bauen, auf der ihr Feuerross laufen soll. Warum tut ihr das? Naja, das ist... Was gibt euch das Recht, so zu handeln? Klekih Petra hat mir von eurem heiligen Buch erzählt. Da ist zu lesen, dass der erste Mensch zwei Söhne hatte, von denen der eine den anderen erschlug, sodass sein Blut zum Himmel spritzte. Wie ist es nun mit dem roten Bruder und dem weißen Bruder? Seid ihr nicht der Kain? Und wir sind der Abel, dessen Blut zum Himmel schreit? Alle schwiegen. Ich war tief beschämt. Der Häuptling hatte recht. Es war so, wie er sagte. Wie konnte ich noch stolz auf meine Tätigkeit sein? Der Worte sind genug geredet. Intschu Tschuna verbietet euch, hier weiter zu messen. Intschu Tschuna will, dass ihr noch heute fortgeht von hier. Dorthin, woher ihr gekommen seid. Wir werden wiederkommen nach der Zeit, die die Bleichgesichter eine Stunde nennen. Dann sollt ihr uns Antwort geben. Geht ihr, so sind wir Brüder. Geht ihr nicht, so wird das Kriegsbeil zwischen uns ausgegraben. Ich bin Intschu Tschuna, der Häuptling der Apachen. Ich habe gesprochen. Ho! Intschu Tschuna und Winnetou standen auf und gingen langsam das Tal hinab, bis sie um eine Biegung verschwanden. Auch Kleki Petra hatte sich erhoben, zögerte aber noch, den beiden zu folgen. Ich ergriff die Gunst der Stunde, um mich an ihn zu hängen. Sir, erlaubte mir, ein paar Schritte mit euch zu gehen. Mein Herz ist so voller Anteilnahme für Intschu Tschuna und Winnetou. Ja, kommt nur ein wenig mit, junger Mann. Ich habe mich zwar von den Weißen und ihrem Treiben ganz zurückgezogen und möchte nichts mehr von ihnen wissen, aber ihr habt mir von Anfang an gefallen. Und so wollen wir einen Spaziergang miteinander machen. Woher kommt ihr, wenn ich fragen darf? Och, es gibt keinen Grund, mein Vaterland, das ich sehr liebe, zu verheimlichen. Aus Deutschland. Ein Deutscher? Dann seien Sie willkommen, Landsmann. Ach, das war es wohl, was mich gleich zu Ihnen hinzog. Ein Deutscher, der ein Apache geworden ist. Das kommt Ihnen absolut sonderbar vor, nicht wahr? Aber der Weg, der mich hierher geführt hat, war ganz zwangsläufig. Er erzählte von seiner Vergangenheit in Deutschland, wo er sich als Revolutionär an die Spitze der Unzufriedenen gesetzt hatte. Viele kamen in diesem Kampf um. Viele, an deren Tod er sich schuldig fühlte. Er selbst konnte entkommen und heimlich das Land verlassen. Aber sein Gewissen quälte ihn entsetzlich. Er wollte in die Einsamkeit, um zu büßen. So kam er schließlich bis hierher in die Wildnis, wo er Zeuge des verzweifelten Kampfes des Roten Mannes gegen die Übermacht der weißen Eindringlinge wurde. Sein Entschluss stand fest. Auf der Seite der dem Untergang Geweihten wollte er stehen und bleiben bis zum letzten Atemzug. Sie schenkt mir ihr Vertrauen. Und ich konnte auf meine Weise Gutes bewirken. Ich wurde ihr Lehrmeister. Und Winnetou selbst ist mir das Liebste von allen meinen Kindern. Bis zur Stunde meines Todes will ich in jeder Gefahr und Not bei ihm sein. Ich würde mit Freuden sterben, wenn es mir vergönnt wäre, die tödliche Kugel, die für ihn bestimmt ist, mit meinem eigenen Herzen aufzufangen. Er blickte in stiller Wehmut das Tal hinab. Von dort kamen Intschu Tschuna und Winnetou herauf. Sie saßen jetzt auf ihren Pferden und führten Kleki Petras Pferd neben sich mit. Auch Kleki Petra und ich gingen zum Lager zurück. Am Wagen lehnte Rattler mit feuerrotem, aufgedunsenem Gesicht und stierte zu uns herüber. Sein Blick war heimtückisch wie der eines wilden Stiers, der kurz davor ist, anzugreifen. Nun, haben sich meine weißen Brüder entschieden? Werden sie hier bleiben oder werden sie fortgehen? Ich kann euch die Antwort von mir aus nicht sagen. Ich werde einen Boten nach Santa Fe schicken und dort anfragen. So lange wartet Intschu Tschuna nicht. Ich will die Antwort jetzt und hier. Wenn die Roten mit uns trinken, dann tun wir ihnen den Gefallen. Winnetou soll anfangen. Hier, da. Hast du Feuer, Wasser? Ha, was? Du willst mit mir keinen Trick nehmen? Das ist eine verdammte Beleidigung. Hier hast du den Brandy ins Gesicht, verfluchte Rothaut. Leck ihn dir ab, wenn du ihn schon nicht trinken willst. Mit diesen Worten schleuderte Rattler dem jungen Apachen den vollen Becher ins Gesicht. Das war nach indianischen Begriffen eine tödliche Krankheit und Winnetou schlug auch sofort Rattler mit der Faust zu Boden. Der aber raffte sich mühsam wieder auf. Anstatt jedoch zu Tätlichkeiten überzugehen, starrte er den jungen Apachen nur hasserfüllt an und wankte fluchend zum Wagen zurück. Intschu Tschuna fragt ein letztes Mal: Werden die Bleichgesichter das Tal verlassen? Wir dürfen nicht eigenmächtig entscheiden. Dann ist Krieg zwischen den Bleichgesichtern und uns. Ja, fort mit euch, ihr Hunde! Aber vorher wird Winnetou noch für seinen Faustschlag bezahlen! 10-mal schneller, als man es ihm in seinem Zustand zugetraut hätte, hatte Rattler seinen Revolver genommen und auf Winnetou angelegt. Der junge Apache stand ohne Deckung. Vorsicht, Winnetou! Er schießt! Im gleichen Moment warf sich Klicky Petra vor Winnetou und ich versuchte, mich auf Rattler zu stürzen, um den Schuss zu verhüten. Aber zu spät! Der Schuss krachte. Klicky Petra taumelte ein paar Schritte und fiel dann auf die Erde nieder. Alle schrien auf. Nur die beiden Apachen blieben stumm. Sie knieten bei ihrem weißen Vater nieder und untersuchten seine Wunde. Klicky Petra hielt die Augen geschlossen. Sein Gesicht wurde mit erschreckender Schnelligkeit bleich und hohl. Winnetou, oh mein Sohn, Shatterhand, wo bist du? Hier bin ich. Mein Werk, führe es zu Ende. Verlass ihn nicht. Bleib bei ihm. Ich tue es. Ja, sicher. Ich werde alles tun. Herrgott, danke, wie ich es gewünscht habe. Danke. Ich komme. Sein Kopf sank zurück. Er war tot. Wie schnell war sein Wunsch, für Winnetou sterben zu können, in Erfüllung gegangen? Und welche Gottesfügung war es, die uns in letzter Stunde noch zusammengebracht hatte, um sein Vermächtnis zu empfangen? Ich will euer Freund und Bruder sein. Lasst mich mit euch gehen. Pah! Räudiger Hund! Länderdieb für Geld! Stinkender Kojote! Wage es uns zu folgen und ich zermalme dich! Die beiden Apachen hoben die Leiche aufs Pferd und banden sie da fest. Dann stiegen sie selber auf ihre Pferde und ritten langsam davon. Sie wandten sich nicht ein einziges Mal nach uns um. Sie ließen kein Wort der Drohung, der Rache zurück. Aber das war viel schlimmer, als wenn sie uns den Tod geschworen hätten. Das war ja schrecklich. Und kann leicht noch schrecklicher werden. Schweigend sattelte ich mein Pferd und ritt fort. Ich musste allein sein. Es war schon spät abends, als ich körperlich und seelisch wie zerschlagen wieder ins Lager zurückkehrte. Am nächsten Morgen begaben sich die Männer an die Arbeit. Wenn wir es schaffen würden, rechtzeitig fertig zu werden, so hatte ich es ihnen dargelegt, hätten wir eine Chance, den Apachen zu entkommen. Tatsächlich hatten wir am Abend eine doppelt so lange Strecke wie sonst vermessen. Wir waren sehr müde und legten uns nahe dem Feuer früh schlafen. Aber Sam ließ mir mit seinen Fragen keine Ruhe. Diese Bücher, von denen ihr immer sprecht, möchte wissen, ob es je einer von den Leuten, die sie geschrieben haben, über den Mississippi geschafft hat. Glaube schon. Und ich glaube es nicht. Und warum nicht? Weil es keinem Westmann einfallen wird, dass er den Westen, hat er ihn erst einmal gesehen, wieder aufgibt. Bloß um ein paar hundert Papierseiten mit Tinte zu bekritzeln. Das ist meine Ansicht. Und ich vermute sehr, dass sie zutrifft. Nein. Ich kenne zum Beispiel einen, der den Westen sehr liebt und trotzdem vorhat, ab und zu in seine Heimat zurückzukehren, um über den Westen zu schreiben. Wer könnte wohl so etwas Unsinniges vorhaben? Ich selbst zum Beispiel. Dachte ich's mir. Aber zu welchem Zweck soll das denn geschehen? Um der Lehrer meiner Leser zu sein und nebenbei noch etwas Geld zu verdienen. So, der Lehrer seiner Leser. Sir, ihr seid übergeschnappt, wenn ich mich nicht irre. Wie kann so ein ausgewachsenes Greenhorn, wie ihr eines seid, ein Lehrer sein? Noch dazu der Lehrer eurer Leser, die ihr gar nicht haben werdet. Ein Lehrer zu sein, ist doch eine gute Sache. Und ein Westmann zu sein, ist eine noch tausendmal bessere. Muss das wissen, weil ich selber einer bin. Während ihr hier kaum hereingerochen habt und Geld wollt ihr damit auch noch verdienen, hab selten sowas Dummes gehört. Die Sache ist gar nicht so dumm, wie ihr denkt. Was glaubt ihr, wie viel ein guter Fallensteller verdient? Da kann sich der Lehrer seiner Leser, sofern er überhaupt je welche finden sollte, eine Scheibe von abschneiden. Aber bedenkt die Ehre. Welche Ehre? Die Ehre, von so vielen Leuten gelesen zu werden. Man wird dadurch berühmt. Ich will euch sagen, wie man berühmt wird. Schneidet euch die Ohren von dem Bären dort ab und steckt sie euch an den Hut. Nehmt die Krallen von den Tatzen und die Reißzähne aus dem Maul und macht euch eine Kette daraus. So wird man berühmt, hört ihr? Aber lieber Sam, ich versichere euch, dass es auch für euch eine große Freude wäre, wenn ich meinen Vorsatz ausführen würde. Freude? Mir? Bleibt mir doch mit solchen Albernheiten vom Leibe. Worüber sollte ich mich denn freuen? Nun, ich würde doch auch über euch schreiben. Ich käme damit hinein in die Bücher. Natürlich nur meine hervorragendsten Freunde möchte ihnen schriftlich ein Denkmal setzen. Hervorragendste Freunde, sagt ihr? Genau. Und ein Denkmal setzen? Ja, natürlich nur, wenn ihr wollt. Sir, ich will. Nehmt mich hinein in eure Bücher. So soll es sein. Aber um einen Gefallen muss ich euch bitten. Nun? Ihr erzählt in den Büchern alles, was wir miteinander erlebt haben? Ja. So lasst das weg, was mir bei den Mustangjagd vor ein paar Tagen passiert ist. Sam Hawkins und kopfüber vom Pferd fallen, müsst mir ja schämen vor euren Lesern, deren Lehrer ihr sein wollt. Das geht nicht, Sam. Wieso nicht? Weil ich jeden, der in meinen Büchern vorkommt, so beschreiben muss, wie er wirklich ist. Dann will ich euch doch lieber ganz weglassen. Nein! Dann schreibt von mir aus, wie es wirklich war. Vielleicht ist es für eure Leser ja sogar recht lehrhaft. Und ich werde in Zukunft dafür sorgen, dass mir kein Missgeschick dieser Art mehr passiert. Habt ihr wirklich gesagt, ein Denkmal setzen? Am anderen Morgen begaben wir uns in aller Frühe wieder an die Arbeit. Wir waren noch nicht lange bei der Sache, als ein Schreckensruf das Lager durchhallte. Tatsächlich tauchten am Horizont etwa 100 Indianer auf, die dort außer Schussweite Aufstellung nahmen. Was für ein Glück. Das wird uns retten. Ja? Wieso das denn? Das sind Kiowas. Ihr Häuptling ist Tangua, ein guter Bekannter von mir. Damit trat Sam nach vorn und stieß einen schrillen, weithin schallenden Ruf aus und winkte dabei. Die Indianer verstanden beides, den Ruf und den Wink. Im Galopp stürmten sie auf uns zu, als wollten sie uns niederreiten. Erst unmittelbar vor uns rissen sie ihre Pferde zurück. Ein Mann von hohem Wuchs und strengen Gesichtszügen, offensichtlich der Anführer, sprang aus seinem Sattel. Unser weißer Bruder Sam ist hier. Er hilft diesen weißen Männern hier, ihre Arbeit zu tun. Was tun die weißen Männer hier? Sie vermessen den Boden für das Feuerross, das hier durchgehen soll. Das wird den roten Hunden nicht schmecken. Wer sind die roten Hunde, von denen ihr sprecht? Die Apachen, vom Stamm der Mescaleros. Warum nennt ihr sie Hunde? Ist ein Streit ausgebrochen zwischen Ihnen und meinen Brüdern, den tapferen Kiowas? Die Hunde von Apachen haben 4 unserer Krieger getötet. Wie konnte das geschehen? Eine Schar unserer Krieger war ausgezogen, um sich die Pferde der Mescalero-Apachen zu nehmen. Aber die stinkenden Hunde wachten gut. So töteten sie einige unserer tapfersten Männer. Weshalb wollten die Kiowas die Pferde der Apachen stehlen? Haben sie nicht selber Pferde im Überfluss? Dieses junge Bleichgesicht ist mein Freund und Bruder und weiß noch nicht viel von dem, was hier im Westen geschieht. Weiße Männer brauchen Pferde, so viele wie selbst die Kiowas nicht haben. Weiße Männer zahlen mit Feuerwasser. Also holen sich die Kiowas die Pferde von den Apachen. Mit einem Wort, die Kiowas waren Räuberbanden. Und es war klar, wodurch sie das geworden waren. Die Indianer waren kräftige, kriegerische Gestalten. Sie waren gut beritten und alle ohne Ausnahme mit Gewehren, Messern und Tomahawks bewaffnet. Tangua, ihr Anführer, machte nicht gerade einen vertrauenerweckenden Eindruck. Auch wenn Sam sein weißer Bruder war, schien ihn das nicht davon abzuhalten, uns alle als mögliche Beute zu sehen. Aus seinen beiden kleinen schwarzen Augen sprach die schiere Raub- und Kampfeslust. Er machte eine befehlende Handbewegung, worauf wir von den Kriegern umzingelt wurden. Dann ging er zu unserem Wagen, der ihn mächtig anzuziehen schien. Offensichtlich auf der Suche nach Feuerwasser, hob er die Plane auf und kletterte einfach hinein. Oho! Scheint, dass dieser Tangua gleich uns mitsamt den Apachen auffressen will. Aber der Bissen soll ihm schwer im Magen liegen. Werde ihm gleich zeigen, mit wem er es hier zu tun hat. Keine Unvorsichtigkeiten, Sam. Diese 100 Krieger sind uns überlegen. An Zahl, ja. An Witz noch lange nicht. Hat der berühmte Häuptling der Kiowas Lust, in einigen Augenblicken in die ewigen Jagdgründe zu gehen? Warum redet Sam Hawkins solche Worte? Vielleicht, um dich zu warnen. Wovor? Vor dem Tod, der dich ergreift, wenn du nicht sofort von dem Wagen herabsteigst. Der Tod ist auf dem Wagen? Zeig ihn mir. Sagte ich euch nicht, dass wir hier sind, um eine Bahn für das Feuerross zu bauen? Das sagtest du. So eine Bahn führt auch durch Felsen, die dem Feuerross im Weg stehen. Tangua weiß das. Aber was hat das mit dem Tod im Wagen zu tun? Weit mehr, als du ahnst. Womit glaubst du, sprengen wir diese Felsen? Etwa mit Haferflocken? Nein! Die Bleichgesichter haben eine Erfindung gemacht, mit der sie ganze Berge sprengen können. Siehst du? Und genau diese Erfindung liegt hier hinten auf dem Wagen. Sie ist zwar gut verpackt, aber wer nicht weiß, wie so ein Paket angefasst werden muss, der ist verloren, sobald er sie berührt. Gut, dass du Tangua noch zur rechten Zeit Bescheid gegeben hast. So muss der Häuptling seinen Kriegern sagen, dass sie sich fernhalten sollen von dem gefährlichen Wagen. Tue das. Du siehst, wie besorgt ich um dich und deine Männer bin, weil ich denke, dass die Krieger der Kiowas unsere Freunde sind. Ich sehe die Farben der Kriegsbemalung in euren Gesichtern. Ihr wollt euch also an den Mescalero-Apachen rächen? So ist es. Es könnte sein, dass wir euch hierbei behilflich sein könnten. Wie könnte das geschehen? Die Mescalero-Apachen haben auch uns gegenüber das Kriegsbeil ausgegraben. Wir erwarten ihren Angriff jeden Augenblick. Wenn ihr euch hier versteckt haltet und abwartet, können wir gemeinsame Sache gegen die Mescaleros machen und sie zusammen leicht besiegen. Der Plan meines Bruders Sam ist gut. Wir wollen gemeinsam beraten. Sams Worte fanden bei den Kiowas, wie zu erwarten war, großen Anklang. Ich dagegen war empört. Winnetou und sein Vater sollten mitsamt ihrer Kriegerschar in eine Falle gelockt werden. Wie hatte Sam Hawkins das nur vorschlagen können? Was macht ihr denn für ein Gesicht, werter Sir? Liegt eine Störung der Verdauung vor? Oder vielleicht gar der seelischen Eingeweide. Sagt mir, Sam, wie euch Winnetou gefallen hat. Ausgezeichnet euch doch auch. Warum lockt ihr ihn dann in eine Falle? Um uns vor ihm und seinen Apachen zu schützen. Ich werde Winnetou vor den Kiowas warnen. Das werdet ihr schön bleiben lassen, werter Herr. Warum? Die Apachen würden uns doch weiter verfolgen. Mit dem Plan aber, den sich Sam Hawkins ausgedacht hat, werden sie uns am Ende noch lieben. Wie soll das geschehen? Tangua will Winnetou und Inchuchuna lebend. Damit hätte er die Macht über den ganzen Stamm. Also wird er seine Krieger anweisen, nicht auf die beiden zu schießen. Um sie allerdings vor unseren eigenen Leuten zu schützen, müssen wir uns als Erste auf sie stürzen und sie kampfunfähig machen. Ja, ja, das wird mir schwerfallen, aber ich werde es tun, wenn ich damit größeren Schaden von ihnen abwenden kann. Gut so. Ich habe es einem Sterbenden in die Hand versprochen. Und ein solches Gelöbnis ist mir heilig, wie ein Eid. Natürlich, werter Herr. Aber was aber passiert, wenn die Apachen überwältigt sind? Habt keine Sorge, euren Lieblingen wird nichts geschehen. Wie könnt ihr da so sicher sein? Hört ihr das? Das sind die Späher der Kiowas, die oben in den Bäumen sitzen. Habe ihnen gesagt, sie sollen uns Zeichen geben, wenn sie die ersten Apachen entdecken. Das heißt, der Angriff steht unmittelbar bevor? Noch in dieser Nacht. So viel ist sicher. Es war anzunehmen, dass die Apachen Kundschafter vorausschicken würden. Um diese zu täuschen, war verabredet worden, sich so arglos wie möglich zu verhalten. Wir taten so, als würden wir an nichts Schlimmes denken, lagerten uns scheinbar entspannt um das Lagerfeuer und aßen dort Abendbrot. Unsere Gewehre lagen ein Stück beiseite. Oh, ich bin müde und möchte schlafen. Ihr nicht auch, Sam? Habe nichts dagegen. Wie ist es mit euch, Rattler? Hä? Ihr zittert ja, wenn ich mich nicht irre. Einen wonnigen Schlaf wünsche ich euch. Hä? Die Flamme wurde kleiner und kleiner, bis sie ganz erlosch. Nur die Asche glühte noch. In der Dunkelheit schlichen sich die anderen leise davon. Auch ich griff zu meinem Gewehr und robbte, ohne ein Geräusch zu verursachen, in ein Gebüsch am Rande. Sam war neben mir. Hier wollten wir bleiben, um wirklich die Ersten zu sein, wenn der Angriff losginge. Es dauerte nicht lange, da ertönte auch schon das gefürchtete Kampfgeheul der Apachen. Ein schriller, durchdringender Ton, der einem durch Mark und Bein fuhr. Ein Zweig wurde in die noch glühende Asche geworfen und wenige Augenblicke später loderten die Flammen erneut empor. Erstaunt stellten die Apachen fest, dass niemand mehr von uns da war. Es war klar, dass sie getäuscht worden waren. Noch bevor sie sich aus dem Umkreis des Feuerschauens entfernen konnten, war ich aufgesprungen und mit 4-5 schnellen Schritten bei Winnetou angelangt. Einen Augenblick lang sahen wir uns ins Gesicht. Seine Hand fuhr blitzschnell in den Gürtel, um sein Messer hervorzuholen. Aber da traf ihn schon mein Faustschlag gegen die Schläfe. Er wankte und brach auf der Erde nieder. Die Apachen heulten auf vor Wut. Aber ihr Geheul wurde übertönt von dem schrecklichen Brüllen der Kiowas, die sich nun auf die Gegner warfen. Zugleich sah ich, wie sich Sam auf Inchuchuna gestürzt hatte. Ich kam ihm zu Hilfe und es dauerte nicht lange. Da war auch dieser überwältigt. Ich stand inmitten eines Knäuels von Menschen, die miteinander rangen. Dabei musste ich alles aufbieten, um mich ihrer zu erwehren. Aber ich benutzte nur meine Fäuste, um keinen der Apachen zu verwunden oder gar zu töten. Es dauerte keine 5 Minuten, da war der Kampf zu Ende. Die besiegten Feinde wurden alle gefesselt und rund um das Feuer gelegt. Was wird mit den Gefangenen passieren? Wir werden uns nicht lange mit ihnen abschleppen. Sie kommen an den Marterpfahl. Alle? Alle. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Nach den Gesetzen der Prärie gehört der Gefangene dem, der ihn besiegt hat. Nehmt euch also die Apachen, die ihr überwunden habt. Aber die, die wir besiegt haben, gehören uns. Wie klug du redest. Dann willst du wohl auch Winnetou und Inchuchuna behalten. Genau. Legt nur eine Hand an einen einzigen Apachen. Und dieses Messer wird euch gewiss sein! Dabei zog er sein Messer und hielt es drohend in die Höhe. Ich hätte gute Lust, mich auf ihn zu werfen, aber Sam Hawkins war so klug, mich beiseite zu ziehen und wieder zur Raison zu bringen. Tangua gab daraufhin den Befehl, die Apachen an die nächsten Bäume zu binden. Das geschah. Und zwar auf die schonungsloseste Weise, die man sich denken kann. Die Apachen verzogen dabei keine Miene. Am rohesten behandelten die Kiowas den Häuptling und seinen Sohn, deren Fesseln so fest angezogen wurden, dass das Blut aus den angeschwollenen Fleisch spritzte. Es war doch klar, dass Tangua seine beiden wichtigsten Gefangenen nicht herausgeben würde. Und was sieht euer toller Plan jetzt vor? Dass ich die beiden Gefangenen befreien werde. Oh, lasst mich mit euch kommen. Oh, nicht so eilig, Sir. Die Sache ist lebensgefährlich. Das weiß ich. Außerdem versteht ihr vom Anschleichen so gut wie gar nichts. Es kommt auf eine Probe an. Lasst mich nachsehen, ob Tangua schon schläft. In Wirklichkeit wollte ich gar nicht zu Tangua, sondern gleich zu Winnetou. Ich wollte ihm beweisen, wie sehr ich ihn achtete und das durch eine Tat, bei der ich mein eigenes Leben riskierte. Ich wollte ihn befreien. Ich allein. Von unserem Platz bis dahin, wo man Winnetou und Inchu-Chuna nebeneinander an je einen Baum gefesselt hatte, waren es ungefähr 50 Schritte. Und doch brauchte ich mehr als eine Stunde, bis ich mich auf 3-4 Schritte an sie herangerobbt hatte. Glücklicherweise war ein kleines Gebüsch am Fuße dieser Bäume, sodass ich dem Wächter, der von den beiden Gefangenen saß, verborgen blieb. Dort schob ich mich hinter Winnetou und durchschnitt zunächst seine beiden unteren Fesseln. Die obere Fessel aber konnte ich in meiner liegenden Position nicht erreichen, ohne von dem Wächter gesehen zu werden. Also griff ich in meine Tasche und nahm ein paar Steinchen, die ich eigens für diesen Zweck eingesteckt hatte. Ich warf sie auf einen Strauch, der seitlich hinter dem Wächter stand. Das verursachte ein Rascheln. Der Rote stand auf, ging hin und betrachtete den Strauch forschend, wobei er uns den Rücken zukehrte. Das nutzte ich, um nun auch den oberen Riemen zu durchschneiden. Dabei schnitt ich auch eine Strähne von Winnetous herrlichen Haaren ab. Ich hatte Angst, Winnetou würde in irgendeiner Weise reagieren. Aber er verriet zu meiner Freude durch keinerlei Bewegung, dass jemand hinter ihm war. Ich kroch zu Inchu-Chuna hinüber und befreite ihn auf die gleiche Weise, wie ich es vorher mit Winnetou gemacht hatte. Er war ebenso gefasst wie sein Sohn und rührte sich nicht. So schnell es ging, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, machte ich mich auf den Rückweg zu Sam. Der war in heller Aufregung, als er mich entdeckte. Sir, ich hatte schon Angst um euch. Wisst ihr, wie lange ihr fort wart? Über 2 Stunden. Ja, stimmt. Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Ja, und eine ganze bin ich dort geblieben. Wieso müsstet ihr so lange dort bleiben? Um zu erfahren, ob der Häuptling auch schläft. Und dafür müsstet ihr ihn eine Stunde anstarren, was? Ihr seid und bleibt eben ein unverbesserliches Greenhorn. Habt ihr denn gar kein Hirn im Kopf? Ihr hättet doch kleine Rindenstücke oder Steinchen werfen können, um zu prüfen, ob der Häuptling noch wach ist. Ja, mag sein. Aber meine Probe hab ich doch bestanden. Ja, eure Probe habt ihr bestanden. Aber glaubt ihr, dass ihr die beiden Indianer dadurch befreien könnt, dass ihr sie anstarrt? Nein. Wir schneiden sie los. Das sagt ihr, als ob es so leicht wäre. Seht ihr nicht, dass ein Wächter vor ihnen sitzt? Ja, das sehe ich wohl. Sie unter diesen Umständen loszukriegen, ist so schwer, dass nicht einmal ich weiß, ob es mir gelingen wird. Schaut nur mal hin, Sir. Schon das Anschleichen dorthin ist ein wahres Meisterstück. Und wenn man erst dort ist, was? Was ist denn das? Er hatte seinen Blick auf die Apachen gerichtet, die in genau diesem Moment von ihren Bäumen verschwanden. Was ist los, Sam? Warum sprecht ihr nicht weiter? Wollt ihr mir bitte sagen, ob ihr dort drüben noch Winnetou und Inchu-Chuna seht? Der Entsetzensschrei des Wächters. Fuck! Weckte das ganze Lager. In wenigen Augenblicken waren alle, rote wie weiße, auf den Beinen und rannten zu den Bäumen, von wo die Gefangenen verschwunden waren. Tangua schäumte vor Wut. Er verpasste dem Wächter einen Fausthieb dass dieser bewusstlos liegen blieb und gab Befehl, trotz der Dunkelheit sofort nach dem Entflohenen zu suchen. Zusammen mit Sam ging ich zu unserem Lagerplatz zurück. Noch lange sinnierte der alte Scout kopfschüttelnd über das rätselhafte Verschwinden der beiden Indianer. Ich aber drehte mich zur Seite und fühlte mit meinen Fingern Winnetous Locke in der Tiefe meiner Tasche. Wacht auf, Sir! Was gibt es? Tangua hat Befehl gegeben, alle verbliebenen Apachen zu töten. Das darf nicht geschehen. Aber wie soll das verhindert werden? Meint ihr, dass ihr 100 Krieger mit euren bloßen Händen niederschlagen könnt? Unsinn! Aber sagtet ihr nicht selber, dass eine List manchmal viel mehr bewirkt als die Anwendung von Gewalt? Und wie sähe eine solche List aus? Ach, da lasst euch von eurem Greenhorn einmal überraschen. Wo ist der Häuptling? Bei seinen Kriegern. Lockt ihn hierher, sagt ihm, ich hätte ihm eine Mitteilung zu machen und könnte wegen der Arbeit nicht fort von hier. Wir's versuchen. Wir werden ja sehen, wo uns euer Greenhorn-Verstand noch hinbringt. Ich ging zum Wagen und holte dort eine Blechbüchse heraus. Dann wartete ich ruhig, bis Sam mit Tangua zurückkam. Ein weiterer Indianer begleitete ihn. Das Bleichgesicht, das Old Shatterhand genannt wird, hat Tangua rufen lassen. Er hat vergessen, dass Tangua der Häuptling der Kiowas ist. Deshalb hätte er zu Tangua kommen müssen, nicht Tangua zu ihm. Aber da er erst seit kurzem in diesem Land ist, will Tangua ihm diesen Fehler verzeihen. Was hast du zu sagen, Bleichgesicht? Der Häuptling hat nicht lange Zeit. Was hast du so Notwendiges zu tun? Wir wollen diese Hunde von Apachen heulen hören. Sie sollen noch heute ihr Leben lassen. Ich bitte dich, das nicht zu tun. Du hast nichts zu bitten! Die Apachen werden noch heute getötet. Das werden sie nicht. Weil ich es nicht zulasse. Nicht zulasse? Für wen hältst du dich? Du bist gegen Tangua doch nur eine Kröte, die sich gegen einen Bären auflehnen will. Die Gefangenen sind unser Eigentum und der Häuptling tut mit ihnen, was er will. Sie kam doch nur durch unsere Hilfe in eure Hände. Deshalb wünschen wir, dass sie am Leben bleibt. Wünsche, was du willst, weißer Hund. Tangua spuckt auf deine Worte. Als er sich abwenden wollte, traf ihn meine Faust, sodass er niederstürzte. Sein Begleiter nutzte den Moment, um zu entkommen, was mich nicht weiter beunruhigte. Zusammen mit Sam fesselte ich Tangua, solange er noch bewusstlos war. Im gleichen Moment erhob sich das Wutgeheul der Kiowas und wenig später schon erschienen sie in der Nähe unserer Lagerstätte. Sie hielten sich aber auf Distanz, als sie sahen, dass wir Tangua in unserer Gewalt hatten. Ich rüttelte den Häuptling wach und nahm die Blechbüchse aus meiner Tasche. Ich habe Tangua gebeten, die Gefangenen am Leben zu lassen. Ich habe ihn höflich gebeten, aber bekam dafür nur grobe Worte. Nun will ich ihm dafür meine Antwort geben. Ich hob die Blechbüchse hoch, sodass alle Kiowas sie sehen konnten. Wenn Tangua nicht tut, was ich von ihm verlange, nehme ich diese Medizin und er wird mitsamt all seinen Kriegern in die Luft fliegen. Was verlangst du von Tangua? Nichts anderes, als worum ich dich vorhin gebeten habe. Lass die Apachen am Leben. Dann behältst du deine Medizin für dich? Noch ehe ich antworten konnte, ertönte ein schreckliches Geheul von allen Seiten. Inchuchuna und Winnetou waren mit einer großen Schar von Kriegern zurückgekehrt, um ihre Gefangenen zu befreien. Wie hatten sie dies nur in so kurzer Zeit schaffen können? Aber zum Nachdenken blieb keine Zeit mehr. Denn schon kamen die Apachen in hellen Scharen auf uns zugesprungen und griffen uns an, ganz gleich, ob wir rot oder weiß waren. Zwar rief ich ihnen zu, dass wir Freunde wären, aber vergeblich. Sie drangen mit Messern und Tomahawks auf mich ein, sodass ich mich ihrer mit meinen Fäusten erwehren musste. Aber da traf mich auf einmal von hinten ein schwerer Hieb auf die Schulter, der eigentlich meinem Kopf gegolten hatte. Ich drehte mich um. Der mir den Hieb gegeben hatte, war Winnetou. Ich hätte Winnetou gern eine Erklärung abgegeben, aber schon zog er sein Messer hervor und holte aus. Das Messer drang mir oberhalb des Halses und innerhalb der Kinnlade in den Mund und durch die Zunge. Winnetou zog es wieder heraus, packte mich mit der linken Hand an der Kehle und holte zum zweiten Mal aus. Todesangst ergriff mich. Ich fasste seine rechte Hand und presste sie so zusammen, dass er das Messer vor Schmerz fallen lassen musste. Dann aber begann ein furchtbares Ringen. Mein Gegner war ja kein anderer als Winnetou, der große Häuptlingssohn der Apachen, der noch nie zuvor besiegt worden war. Hätte ich doch nur ein paar Worte zu ihm sagen können. Aber das Blut schoss in Strömen aus meinem Mund und meine durchstochene Zunge brachte nur noch ein Lallen zustande. Schließlich gelang es mir, mich für einen Moment von ihm zu befreien, sodass ich ihm zwei Faustschläge geben konnte. Winnetou fiel betäubt nach hinten. Ich versuchte mich zu erheben, aber es wollte mir trotz aller Anstrengung nicht glücken. Aus allen Öffnungen schoss fingerstark Blut heraus. Im nächsten Moment verlor ich das Bewusstsein und sank an Winnetous Seite nieder. Er erwacht vom Tod. Er erwacht. Gott sei Dank. Er lebt. Erkennt ihr mich, Sir? Geliebter Sir. Hört ihr mich? Habt ihr Hunger, Sir? Habt ihr Durst? Ach, mein geliebter Sir. Der Schlaf überwältigte mich wieder. Doch ich lag nicht mehr in dumpfer Ohnmacht wie die Wochen davor, sondern in einer Art wonnigem Frieden. Es war ein langer und tiefer Genesungsschlaf. Als ich das nächste Mal wieder erwachte, war ich bei weitem nicht mehr so schwach wie davor. Es gelang mir sogar, meine Zunge wieder zu bewegen und meine Augen zu öffnen. Er ist wach? Vor meinen Augen tauchte das Gesicht einer jungen, schönen Indianersquaw auf. Hier, trink ein wenig. Danke. Ihr könnt wieder sprechen. Das ist ein großes Wunder. Ihr seid sehr krank gewesen. Wie lange? Viele Tage. Hast du mich gepflegt? Mein Bruder Winnetou hat es mir befohlen. Ich hatte es geahnt. Die Gesichtszüge der Squaw waren denen Winnetous ähnlich. Die gleiche Samtschwärze der Augen, das gleiche herrliche bläulich-schwarze Haar, der gleiche schön geschnittene Mund und die gleiche fein geflügelte Nase. Die Farbe ihrer Haut war wie helle Kupferbronze mit einem Silberhauch. Wie heißt du? Nchochi. Schöner Tag. Heißt das in der Sprache der Bleichgesichter. Keinen besseren Namen konntest du erhalten, denn du bist wie ein Frühlingstag, an dem die ersten Blumen ihren Duft verströmen. Wo bin ich hier? In unserem Pueblo, am Rio Pecos. Meine Augen wanderten herum. Ich sah mich in einem viereckigen Raum aus steinernen Mauern. Das Licht kam durch eine Türöffnung an der gegenüberliegenden Seite herein. Und wo ist mein Gefährte, Sam Hawkins? Er ist auch hier, aber ich darf ihn nicht zu dir lassen. So sagt ihm wenigstens, dass es mir besser geht. Das will ich tun. Was ist mit den Kiowas? Die, die überlebt haben, haben wir gefangen genommen. Sie hätten eigentlich am Marterpfahl sterben müssen. Aber Kleki Petra hat uns Güte und Friedfertigkeit gelehrt. Die Krieger der Kiowas werden für ein Lösegeld zu ihrem Stamm zurückkehren dürfen. Und die Weißen? Außer dir und deinem Gefährten hat niemand überlebt. Aber das wird euch dennoch nichts nützen. Sobald du stark genug bist, die Martern zu ertragen, werdet ihr beide auch sterben müssen. Aber was haben wir getan? Kleki Petra war unser weißer Vater. Und die Bleichgesichter, die mit euch waren, haben ihn ermordet. Ist das nicht Grund genug? Ich muss... mit Winnetou sprechen. Er wird nicht kommen. Erst am Tag deines Todes wirst du Winnetou wiedersehen. Versuch ein wenig zu schlafen. Ich bin in der Nähe. Gib mir ein Zeichen, wenn du was brauchst. Als ich ein paar Stunden später wieder erwachte, erinnerte ich mich an Chochis Worte. Es gab nur einen einzigen Weg, meine Unschuld zu beweisen. Die Haarlocke Winnetous. Aber besaß ich sie überhaupt noch? Mit Schrecken fiel mir ein, dass die Indianer ihre Gefangenen in der Regel ausplünderten. Ich trug ein Leinengewand, das mir offensichtlich die Indianer gegeben hatten. Mein Anzug aber lag fein säuberlich neben mir gefaltet. Mühsam richtete ich mich auf und durchsuchte seine Taschen. Und tatsächlich fand ich, dass ich bis auf meine Waffen noch all mein Eigentum besaß. Ganz unten in der Innentasche meiner Jacke war auch Winnetous Locke verborgen. Erleichtert legte ich mich zurück. Jetzt spürte ich großen Durst und einen bärenmäßigen Hunger. Auf einen Wink hin erschien Chochi mit einer Schüssel, die eine überaus schmackhafte Brühe enthielt. Löffelweise flößte sie mir die Brühe ein. Dann zog sie eine Kette aus ihrer Tasche hervor. Das soll ich dir von deinem Freund Sam Hawkins bringen. Es war eine Kette, die Sam aus den Reißzähnen und den Krallen des Grizzlybären gefertigt hatte. Beide Ohrenspitzen waren auch dabei. Und Chochi legte mir die Kette um den Hals. Trage sie gleich. Du wirst dich nicht mehr lange daran freuen können. Weil ich bald sterben werde? Ja. Eure Krieger werden mich nicht töten. Doch. Das ist beschlossene Sache. Und wenn ich meine Unschuld beweisen kann? Dann beweise sie. Ja, beweise sie. Ich bin glücklich, wenn du kein Verräter und kein Lügner bist. Hab keine Sorge. Sobald ich wieder gesund bin, werde ich es tun. Es ging mir von Tag zu Tag besser. Bald konnte ich alleine essen. Auch das Reden fiel mir immer leichter. Außerdem machte ich heimlich Körperübungen, um meine Kräfte zu stärken. Es waren mittlerweile 6 Wochen seit meiner Verwundung vergangen, als Chochi eines Morgens in mein Zimmer trat. Ihr Blick war ernst und eine Träne rollte über ihre Wange. Du weinst. Was betrübt dich, Chochi? Heute Nacht sind die Boten der Kiowas mit dem Lösegeld gekommen. Die Gefangenen Kiowas sind nun frei und ziehen fort. Warum weinst du dann? Das müsste für dich eher ein Grund der Freude sein. Du weißt nicht, was du sagst. Die Freigabe der Kiowas soll dadurch gefeiert werden, dass man dich und den anderen Weißen an den Marterpfahl bindet. Chochi. Du sagst, du bist unschuldig. Ja. Du sagst, du kannst es beweisen. Ja, das kann ich. Ich glaub dir auch so. Und wenn du trotzdem sterben musst, dann will auch ich nicht mehr leben. In dem Moment erschienen 4 Apachen, um mich abzuholen. Sie fesselten mich an den Händen und führten mich ins Freie. Das Pueblo war eine Art Stufenpyramide, die in einen Felsen hineingebaut war. Und mein Zimmer hatte sich im 8. oder 9. Stockwerk befunden. Es wäre also unmöglich gewesen, von dort zu fliehen. Der Abstieg über Leitern und Treppen war mühsam und dauerte seine Zeit. Schließlich kamen wir zu einem seitlich neben dem Pueblo gelegten Platz, auf dem 2 Marterpfähle standen. An dem einen war Sam Hawkins festgebunden, der andere war offensichtlich mir vorbehalten. Ja, Sir, da kommt ihr ja. Jetzt wird's hier richtig gemütlich. Ist ein ziemlich unangenehmes Geschäft, das sie mit uns vorhaben. Und ich glaube nicht, dass wir es überstehen werden. Das Sterben greift den Körper ja in der Regel so an, dass er selten überlebt, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht solltet ihr die Hoffnung doch nicht ganz aufgeben. Ich könnte fast wetten, dass wir am Ende dieses gefährlichen Tages uns noch ganz wohl befinden. Das könnt natürlich nur ihr sagen, der ihr ein ausgewachsenes Greenhorn seid, ganz wohlbefinden. Ich wäre froh, wenn ich mich am Ende dieses Tages überhaupt noch befände. Ich habe euch doch schon öfters bewiesen, dass ein deutsches Greenhorn von ganz anderer Beschaffenheit ist als die von hier. So! Was wollt ihr denn damit wieder sagen? Habt ihr einen eigenartigen Tonfall in der Stimme? Ist euch etwa ein Gedanke gekommen? Ja. Und wie heißt dieser Gedanke? Haarlocke. Haarlocke! Sagt einmal, Sir, wie sieht's denn in eurem Oberstübchen aus? Könnte es sein, dass eure Verwundung nicht nur im Mund, sondern auch dort oben ihre Spuren hinterlassen hat? Naja, das war nur so ein Greenhorn-Einfall. Und wir werden sehen, ob er sich bewährt. In diesem Moment kamen Inchuchuna und Winnetou auf uns zu. Hinter ihnen stellten sich die Apachen und die Kiowas in einem Halbrund auf. Alles in allem waren es sicher mehr als 400 Indianern, die der Rede Inchuchunas mit Spannung zuhörten. Kleki Petra ist dem Volk der Apachen ein Freund und ein Vater gewesen. Er war das edelste aller Bleichgesichter und wir alle hier haben ihn geehrt und geliebt. Auf! Kleki Petra hat uns gelehrt, dass alle Menschen Brüder sein sollen, ganz gleich welcher Farbe sie angehören. Was aber haben die Weißen gemacht? Sie sind in unser Land eingedrungen und haben nichts als Krieg und Zerstörung mit sich gebracht. Auch diese weißen Männer da kamen, um sich das Land, das uns gehört, widerrechtlich anzueignen. Als wir sie aufforderten, fortzugehen, sind sie unserer Aufforderung nicht gefolgt, sondern haben stattdessen Kleki Petra, unseren weißen Vater, erschossen. Hau! Diese beiden Bleichgesichter haben unseren Überfall auf das Lager überlebt. Sie waren bei dem Mörder, als die feige Tat geschah. Außerdem lieferten sie uns in die Hände der Kiowas. Dennoch wollen wir dem, der sich Old Shatterhand nennt, die Erlaubnis geben, zu reden. Als ich Inchuchuna und Winnetou zum ersten Mal sah, sagte mir mein Herz, dass sie tapfere und gerechte Männer waren. Von diesem Moment an war ich einzig von dem Gedanken getragen, ihnen meine Liebe und Achtung zu zeigen und jedes Leid von ihnen abzuwenden. Deshalb habe ich mich zusammen mit Sam Hawkins bei dem Angriff auf unser Lager zugleich auf euch gestürzt. Ihr seid sehr tapfere Krieger und hättet leicht verletzt oder getötet werden können. Das wollten wir verhindern. Und am nächsten Tag, als Tangua alle gefangenen Apachen töten wollte, habe ich ihn daran gehindert, indem ich ihn selbst gefangen nahm. Lüge! Nichts als Lüge! Du wirst zertreten und in alle Winde zerstreut! Inchuchuna hat Old Shatterhands Worte gehört. Spuren der Weisheit und Wahrheit sind darin enthalten. Deshalb wollen wir den großen Geist entscheiden lassen, ob er und sein Gefährte freikommen. Hört, hört, Sir. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Zweikampf vermutlich. Ja, und ich bin äußerst neugierig zu hören, wer euer Gegner sein wird. Inchuchuna und Winnetou wurden in ihrem Ruhm dadurch gekränkt, dass die bloße Faust eines Bleichgesichts genügte, um sie kampfunfähig zu machen. Diesen Makel müssen sie ausräumen. Deshalb wird Inchuchuna persönlich gegen Old Shatterhand antreten. Old Shatterhand wird über das Wasser des Rio Pecos schwimmen. Inchuchuna folgt ihm und nimmt seinen Tomahawk mit. Gelingt es Old Shatterhand, lebendig zu der Zeder am anderen Ufer zu gelangen, so ist er gerettet. Und auch sein Gefährte ist frei. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Habt den Kerl geschont und werdet nun dafür von ihm ausgelöscht. Das werden wir ja sehen. Da gibt's nichts zu sehen. Inchuchuna wird euch den Tomahawk, während ihr vor ihm flieht, in den Nacken schleudern. Leider sind die Indianer darin so geübt, dass sie einem auf 100 Schritt die Spitze des emporgehaltenen Fingers abschneiden. Und doch hilft manchmal ein Fingerhut voll List mehr als ein ganzes Fass an Körperkraft. Ihr nun wieder mit eurer List. Ja. ich habe einen ganz vortrefflichen Plan. Plan? Auch das noch? Hört meine Worte. Wenn ich ertrinke, sind wir gerettet. Ertrinken? Gerettet? Sir, ich fürchte, euer Verstand liegt jetzt schon im Sterben. Das lasst euch gesagt sein. Falls ihr verliert und ich sterben muss, rede ich kein einziges Wort mehr mit euch, wenn ich mich nicht irre. Ich wurde losgemacht und alle zusammen schritten wir zum Rio Pecos hinunter. Dabei kam ich auch an Shochi vorbei und unsere Blicke trafen sich einen kurzen, verzweifelten Augenblick lang. Meine Situation schien aussichtslos. In jedem Fall würde mich der Tomahawk des Häuptlings treffen. Es gab nur einen Ausweg, nämlich zu tauchen. Wenn ich nicht wieder heraufkam, glaubten die Indianer sicher, dass ich ertrunken wäre. Dann würden sie meinen Körper flussabwärts suchen. Meine Rettung lag also in der entgegengesetzten Richtung, flussaufwärts. Und dort sah ich tatsächlich am Ufer eine Stelle, die mir durch ein paar Sträucher eine gute Deckung bot. Was aber noch besser war, kurz hinter der Stelle machte der Rio Pecos eine Biegung, sodass er nicht mehr von hier einzusehen war. Es kann beginnen! Spring hinein! Darf ich nicht erst eine Probe machen, wie tief es ist? Warum? Könnt ihr einfach nicht schwimmen? Nun ja, es ist schon eine Weile her. Hinein mit dir! Er gab mir einen Stoß und scheinbar hilflos die Arme hochwerfend plumpste ich ins Wasser. Für die Außenstehenden musste es so aussehen, als ginge ich unter. In Wirklichkeit aber holte ich tief Atem, stieß den Kopf hinab und schwamm unter Wasser aufwärts am Ufer entlang. So erreichte ich tatsächlich die Stelle mit den Sträuchern, wo ich mir eine kurze Rast erlauben konnte. Von dort spähte ich flussabwärts. Inchuchuna schwamm im Wasser umher und suchte nach mir, während die Indianer wild gestikulierend am Ufer standen. Ich kletterte über die Uferböschung in den Wald und lief dort so weit, bis mich hinter der Biegung des Rio Pecos ich mich befand. Dort ging ich wieder ins Wasser, überquerte den Fluss und lief dann flussabwärts die Biegung zurück. Von dort konnte ich sehen, wie bereits ein Dutzend Indianer ins Wasser gesprungen war, um mit ihren Lanzen nach dem ertrunkenen Old Shatterhand zu suchen. Ich ließ mich ins Wasser gleiten, legte mich auf den Rücken, sodass nur Nase und Mund daraus hervorragten und gelangte so unbemerkt zu der Stelle, an der sich am Ufer die Zeder befand. Dort stieg ich aus dem Wasser und winkte zum gegenüberliegenden Ufer. Sam Hawkins! Was habe ich euch gesagt? Wenn ich ertrinke, sind wir gerettet! Als die Indianer mich sahen und hörten, erhoben sie ein mächtiges Geheul. Es war, als wären 1000 Teufel losgelassen. Und auch Inchuchuna hob drohend seinen Tomahawk. Der Abstand zwischen ihm und mir war aber so groß, dass ich nun in aller Ruhe zu der Zeder gehen konnte. Ich hatte gesiegt. Der große Geist hat für Old Shatterhand entschieden. Du bist frei. Und auch dein Gefährte ist es. So glaubt ihr nicht mehr Tangua, dem Lügner, sondern mir? Deine Augen sind gut. Und in deinen Zügen wohnt keine Unehrlichkeit. Wir glauben dir. Winnetou hat recht gesprochen. Ich werde es ihm beweisen. Damit langte ich in meine Tasche und holte die zusammengerollte Haarlocke hervor. Aber das ist ja mein Haar. Warst du etwa... Ja, ich war der Unsichtbare, der euch in jener Nacht vom Marterpfahl befreit hat. Du hast uns losgeschnitten? Dir haben wir unser Leben zu verdanken. In diesem Moment bahnte sich Nchuchi einen Weg durch die Indianer, die um uns herumstanden. Nchuchi hat gewusst, dass Old Shatterhand unschuldig ist. Sie hat es vom ersten Tag an in seinen Augen gesehen. Nchuchi ist glücklich, dass es nun offenbar ist vor aller Welt. Wir begaben uns zum Grab von Kleki Petra, um an dieser Stelle die Friedenspfeife zu rauchen. Nchuchi hatte zwei Tonschalen mit Wasser gefüllt und stellte sie in die Mitte des Kreises. Dann wurde die Pfeife angezündet und unter den Anwesenden herumgereicht. Auch Sam durfte dabei sein, war aber ausnahmsweise einmal erstaunlich schweigsam. Kleki Petra ist von uns gegangen. Aber noch im Sterben hat er uns ein ebenso edles Bleichgesicht, wie er es war, zugeführt. Es wird an seiner Stelle unser Freund und Bruder sein. Er weiß alles, was jener wusste, und ist darüber hinaus noch ein großer Krieger. Er hat den Grizzlybären erstochen und überwältigt jeden Feind mit seiner bloßen Faust. Deshalb soll er in den Stamm der Apachen aufgenommen werden, als wäre er einer der unseren. Oh. Old Shatterhand, ich frage dich, willst du unser Freund und Bruder sein? Ja, ich will. So mögen Winnetou und Old Shatterhand in die Mitte treten und ihr Blut ins Wasser der Brüderschaft tropfen lassen. Inchuchuna entblößte unsere Unterarme, um jeden von uns mit einem Messer zu ritzen. Die wenigen Tropfen, die aus unseren Wunden hervorquollen, wurden von den Tonschalen aufgefangen, die Nchuchi bereithielt. Die Seelen dieser beiden jungen Krieger mögen ineinander übergehen, auf dass sie eine einzige Seele bilden. Was Old Shatterhand denkt, sei fortan auch Winnetous Gedanke. Und was Winnetou will, das sei auch der Wille Old Shatterhands. Trinkt. Ich leerte meine Schale und Winnetou die seine. Mein Blut soll dein Blut sein. Und mein Blut das deine. Bruder. Bruder. Es folgte eine glückliche Zeit. Oft war ich ganze Tage mit Winnetou unterwegs. Wir machten weite Ausritte und er zeigte mir alles, was ich als Apache für den Kampf und für die Jagd wissen musste. Auch verbrachte ich manche Stunde mit Nchuchi. Dabei blieb mir nicht verborgen, mit welchem Ausdruck ihre Augen auf mir lagen. Eines Abends, als ich mit Winnetou am Ufer des Rio Pecos saß, brachte er vorsichtig die Sprache auf dieses Thema. Könnte sich Old Shatterhand vorstellen, eine rote Squaw zur Frau zu nehmen? Es kommt auf die Stimme des Herzens an. Wenn diese spricht, gehorcht man ihr. Ganz gleich, welche Farbe das Mädchen hat. Vor dem großen Geist sind alle Menschen gleich. Und die zueinander passen und füreinander bestimmt sind, werden sich finden. Mein Bruder spricht die richtigen Worte. Es kommt auf die Stimme des Herzens an. Und was sagt euer Herz? Es sind zwei Stimmen darin. Und die eine Stimme sagt, dass ich fort muss. Du willst fort von hier? Ich muss. Es gibt noch so viele Dinge, was ich tun will. Bevor das nicht geschehen ist, kann ich nicht an einem Platz bleiben. Aber du wirst zurückkehren. Immer und immer wieder. Schon weil mich mein Herz zu euch zurücktreibt. Zu euch und Nchuchi. Das hört meine Seele gern. So oft du kommst, wird große Freude bei uns sein. Und vielleicht wird sich ja eines Tages dein Sinn ändern. Und du bleibst für immer. Kennt ihr vielleicht den Mann, der hier vor euch steht? Funkel, Nagel, neuer Anzug, wenn ich mich nicht irre. Ihr irrt euch nicht. Habe ihn von einer Person bekommen. Person, so, so. Oder eher ein Persönchen. Vollmond ist ihr Name. Oh, wie habt ihr sie kennengelernt? Erkundigte mich nach einer Gerberin des Bärenfells wegen. Da wurde sie mir empfohlen. Merkte gleich, dass sie Wohlgefallen empfand. An dem Fell? Ach was, an mir natürlich. Das verrät Geschmack, lieber Sam. Nicht wahr? Den hat sie auch dadurch bewiesen, dass sie nicht nur das Fell gegerbt, sondern gleich einen Anzug daraus gemacht hat. Alle Achtung, Sam! Ja, wusste schon immer, dass ich einen Schlag bei den Frauen habe. Hatte nur nie die Zeit dafür bis jetzt. Und jetzt soll das anders werden? Allerdings habe ein Auge auf sie geworfen. Oder vielmehr alle beide. Was ist mit eurem alten Anzug? Bah, den habe ich weggeschmissen. Dabei wolltet ihr euch niemals davon trennen? Da sieht man wieder, werter Sir, wie sich die Zeiten ändern können. Viele neue Gedanken bewegen meine Schwester. Ich weiß, mein Bruder. Sie will auf eine Schule der Weißen gehen. Sie will ihre Sitten und Gebräuche kennenlernen. Es ist ein guter Gedanke. Weiß mein Bruder, warum sie das will? Ich kann es mir denken, ja. Es ist der Wunsch, den wir alle haben. Kann ich mit, Sir? Was, auf die Büffeljagd? Dachte, ihr jagt doch neuerdings ganz anderes Wild. Ja, hier wird nicht gemmt. Was ist los? Wo ist überhaupt euer neuer Anzug? Hab ihn der Person zurückgeschickt. Wie bitte? Den Anzug, sagt sie, hat sie nur auf Befehl von Winnetou gemacht. Ah. Und für das Sterben sollte ich sie obendrein noch zahlen. Unerhört. Und als ich all meinen Mut zusammennehme und sie frage, ob sie mich mit in ihr Wigwam nimmt, sagt sie glattweg, nein. Nicht zu fast. Findet ihr nicht auf, dass mein alter Anzug viel zweckmäßiger ist, Sir? Es ist soweit. Nchochi wird das Pueblo verlassen und in die Stadt ziehen. Will mein weißer Bruder uns begleiten? Ja, natürlich. Wann wollt ihr aufbrechen? Morgen, wenn du dazu bereit bist. Das bin ich. Am nächsten Morgen brachen wir auf. In Chuchuna, Winnetou, Nchochi und ich an der Spitze. Dann folgte Sam Hawkins und hinter ihm ritt ein gutes Dutzend Apachen, die uns zu unserer Sicherheit begleiten sollten. Unser Weg führte nach Westen, Richtung St. Louis, wo Nchochi das Pensionat besuchen wollte. Die Reise verlief zunächst ruhig, ohne besondere Vorkommnisse. Am vierten Tag aber kamen uns vier Reiter entgegen. Es waren Weiße. Als sie uns kommen sahen, hielten sie in einiger Entfernung an. Einer von ihnen, offensichtlich ihr Anführer, kam nach anfänglichem Zögern auf uns zugeritten. Gewohnheitsmäßig hielt er sein Gewehr schussbereit in der Hand. Seid gegrüßt, Gentlemen. Ist es nötig, den Finger am Drücker zu haben oder nicht? Tut euer Schießholz ruhig weg. Wir sind hier in friedlicher Absicht. Sam Hawkins ist mein Name. Ah. Der berühmte Westläufer, hab schon von euch gehört. Mein Name ist Santa, das sind meine Männer. Darf man erfahren, wo ihr herkommt? Vom alten Mississippi herüber. Dorthin gerade zieht es uns. Ist der Weg nach dort sauber? Haben nichts Gegenteiliges erlebt. Was habt ihr denn, wenn man fragen darf, für ein Ziel? St. Louis! Die Häuptlingstochter wird dort zur Schule gehen. Oh, eine rote Lady bei den Bleichgesichtern. Wünschen viel Glück dafür. Man tauschte noch einige Höflichkeiten aus, fragte nach diesem und jenem. Dann ritten die vier Männer weiter. Winnetou blickte ihnen nach, bis sie unseren Augen entschwanden. Was denkt mein Bruder? Die Augen dieser Männer waren nicht gut. Auch mir gefielen sie nicht. Aber was sollten sie uns anhaben können? Sam Hawkins war so unvorsichtig, ihnen von unseren Plänen zu erzählen. Mehr brauchen sie nicht zu wissen, um uns aufzulauern. Um in die Städte der Weißen zu gehen, brauchen die Indianer Geld. Geld, das sie nicht haben. Aber was sie stattdessen haben, ist Gold. Gold? Die roten Männer kennen viele Orte in den Bergen, wo es Gold gibt. Heute Abend kommen wir in die Nähe eines solchen Ortes und werden uns morgen dort holen, was wir brauchen. Am Abend machten wir an einem Wasserquell Halt. Da der Platz von Bäumen und Gebüsch umschlossen war, konnten wir ein paar Feuer anbrennen, ohne weit gesehen zu werden. Außerdem stellte Inchuchuna zu unserer Sicherheit noch zwei Wachen auf. Nachdem wir das Abendessen zu uns genommen hatten, lagerten wir uns rund ums Feuer. Inchuchuna erklärte, dass wir am nächsten Tag erst gegen Mittag aufbrechen würden. Von Sam Hawkins nach dem Grund für diese Verzögerung befragt, vertraute er uns an, dass er mit seinen Kindern zu einer gewissen Stelle in der Nähe gehen werde, um von dort Gold zu holen. Gold! Es gibt Gold hier in der Nähe! So ist es. Nur die Häuptlinge kennen die Orte, wo sich das Gold befindet. Und sie vererben dieses Wissen von einer Generation auf die nächste. Niemand sonst weiß davon. Nicht einmal ihre Krieger. Denn Gold macht böse. Besonders der weiße Mann ist seinem Zauber verfallen. So sehr, dass es ihn an Leib und Seele zugrunde zu richten vermag. Inchuchuna machte eine Pause und sah uns dabei forschend in die Augen. Wir wissen, dass ihr anders seid. Deshalb hat euch Inchuchuna dieses Geheimnis anvertraut. Hier geblieben! Ich habe zwei Augen gesehen, die hinter Inchuchuna aus dem Gebüsch geschaut haben. Im Nu waren die Krieger aufgesprungen und begannen im Gebüsch ringsum zu suchen. Aber als die Suche erfolglos verlief, beruhigte man sich nach einer Weile. Sam Hawkins wird sich geirrt haben. Sollte mich wundern. Bei flackerndem Feuer sind derlei Täuschungen leicht möglich. Vielleicht hat Inchuchuna ja recht. Die Kugeln des alten Sam treffen nämlich immer. Möchte den kennenlernen, der mir einen Fehlschuss nachweist. Als sich alle zur Ruhe gelegt hatten, standen Winnetou und ich wieder auf, um das Gelände nochmal abzusuchen. Nach einer Stunde brachen wir unsere Suche ergebnislos ab. Wir legten uns nieder und versuchten zu schlafen. Aber ich wusste, dass er ebenso beunruhigt war wie ich. Nach dem Frühstück machte sich Inchuchuna mit seinen Kindern auf den Weg. Sorgenvoll sah ich ihnen nach. Der Vorfall am gestrigen Abend ließ mich nicht los. Irgendein Gefühl sagte mir, dass jemand in der Nähe war und uns beobachtete. War dieser Santa vielleicht doch umgekehrt und hatte sich auf unsere Spur begeben? Um mich abzulenken, nahm ich ein Gewehr und ging in den Wald hinein. Vielleicht fand sich ja was zum Jagen. Inchuchuna hatte das Lager in südlicher Richtung verlassen. Deshalb ging ich bewusst in nördlicher Richtung, damit es später nicht heißen konnte, ich wäre ihnen heimlich nachgeschlichen. Doch nach etwa einer Viertelstunde stieß ich auf Spuren, die von drei Personen mit Mokassins stammten. Es waren eindeutig die Spuren meiner drei Gefährten. Demnach hatten sie sich also zwar zunächst südwärts entfernt, waren dann aber, um uns zu täuschen, in einem Bogen nach Norden gegangen. Ich wollte schon umkehren, als ich einige weitere Spuren entdeckte, die offensichtlich von vier Männern mit Stiefeln und Sporen stammten. Sofort fiel mir Santa und seine Leute ein. Er war also doch umgekehrt. Und er war es auch, der uns gestern Abend im Gebüsch belauscht hatte. Aber wenn das so war, dann waren Winnetou und Shochi und ihr Vater in größter Gefahr. So schnell ich konnte, lief ich los, immer den Spuren nach, die offensichtlich in eine Schlucht führten. Die Angst trieb mich an. Ich wusste, dass jeder Augenblick zählte. Noch hatte ich die Schlucht nicht ganz erreicht, als ich ein paar Schüsse hörte. Voller Verzweiflung tat ich einen gewaltigen Sprung, dann war ich am Rande des Abhangs. Der Anblick, der sich mir bot, ließ mich schaudern. Auf einer kleinen Fläche in der Mitte der Schlucht lagen die leblosen Körper von Inchuchuna und Nchochi. Unweit davon, hinter einem kleinen Felsblock, hatte Winnetou Deckung genommen. Links vor mir standen zwei Kerle, die von Bäumen geschützt in seine Richtung zielten. Ein dritter, es war Santa, versuchte von rechts in einem Bogen an Winnetou heranzuschleichen, um ihn von hinten anzugreifen. Ein vierter lag tot am Boden. Ich nahm mein Gewehr und schoss die beiden Kerle links von mir nieder. Dann sprang ich hinter Santa her. Als er mich bemerkte, schoss er auf mich, ohne mich zu treffen. Dann verschwand er in einer Felsspalte. Ich versuchte, Santa zu folgen, aber die Entfernung zwischen uns war so groß, dass ich ihn schließlich aufgab. Ich kehrte zurück zur Schlucht, wo ich Winnetou neben seinem Vater und seiner Schwester am Boden knien sah. Inchuchuna war durch einen Kopfschuss tödlich getroffen. Nchochi, die einen Schuss durch die Brust erlitten hatte, atmete noch. Winnetou... Mein Bruder. Meine einzige, geliebte Schwester. Räche mich. Georgie. Ochetain. Da bist du, ja. Ja, ich bin da. Bleib bei mir. Geh nicht fort. Sie ist tot. Warum? Sie hat dich sehr geliebt. Ich sie auch. Inchuchuna, der große edle Häuptling der Apachen, und seine Tochter Nchochi, die dir ihre Seele gegeben hat, sind tot. Sie sind von Bleichgesichtern ermordet worden, wie Kleki Petra zuvor. Wohin der weiße Mann seinen Fuß auch setzt, folgt ihm eine Spur des Verderbens. Und er wird nicht ruhen, bis der letzte rote Mann ermordet worden ist. Hast du gehört, was Nchochis letzte Worte an mich waren? Ja. Ich soll sie rächen. Und ja, ich werde sie rächen. Aber dafür müssen wir so schnell es geht hinter ihrem Mörder her. Wir dürfen ihm nicht zu viel Vorsprung lassen. Meine Füße sind gebunden. Ich muss bei meinen Toten bleiben, bis sie begraben sind. Erst dann kann ich mich auf den Weg der Rache begeben. Dann werden die Füße Old Shatterhands für Winnetou gehen. So soll es sein. Wenn Old Shatterhand geht, ist es genauso, als würde Winnetou gehen. Mein Bruder. Mein Bruder. Wir umarmten uns. Dann ging ich mit schnellen Schritten davon, weil mein Herz fast zu zerbrechen drohte. Am Rande der Schlucht drehte ich mich nochmal um. Mit schmerzerfülltem Ausdruck sah mir Winnetou nach. Doch trotz seines Schmerzes war er stolz und hoch aufgerichtet. Ein wahrhafter Krieger und König zugleich. Da stand der neue Häuptling der Apachen. Er würde sein Volk mit Weisheit und Gerechtigkeit führen, welch ungewissem Schicksal auch immer es entgegenging. Thank you. Das war live von den ARD-Hörspieltagen aus dem ZKM Karlsruhe, Winnetou 1. Eine Hörspielaufführung nach dem gleichnamigen Roman von Karl May. Hörspielbearbeitung Regine Ahren. Die Schauspieler waren Rainer Schöne, Erzähler. Martin Seifert, Sam Hawkins. Konstantin Graudus, Old Shatterhand. Max Hopp, Winnetou und Oberingenieur. Joachim Bliese, Inchuchuna. Effi Rabsilber, Nchochi. Horst Mendroch, Klicki Petra. Peter Kämpfe als Rattler, Center und Tangua. Es spielten im Orchester Bernd Keul, Verena Guido, Adrian Ilz, Martin Kübert, Matthias Hornschuh. Musik Martin Böttcher und Bernd Keul. Geräusche Max Bauer. Produktionsleitung Arna Vogel, Regie Hans-Helge Ott. Eine Produktion des RBB Kulturradio mit Radio Bremen, dem Südwestrundfunk und dem Hessischen Rundfunk 2011.